Ich wollte eine kaufmännische Lehre anfangen und bei mir an einem Morgen vorstellen. In meinem Büro. Da sagt der Personalchef: Brösmeli, bei uns kommst du ein schönes Gehalt über, aber nur, wenn du ehrlich und fleissig bist. Da habe ich gesagt, ich habe noch halb gedacht, dass etwas Fools dahinter ist. Da habe ich gefragt, ja, wie hoch ist denn das Gehalt? Da sagt er zuerst 350 Franken und später mehr. Da habe ich gesagt, ja gut, dann komme ich später. Ja, ich habe dann gleich angefangen. An einem Morgen verwünscht mich der Chef, wo ich am anderen Lehrmeidchen einen Kuss gegeben habe. Da sagt der Brösmeli, bist du denn da nicht als Lippenstift angestellt? Und überhaupt, warum sieht man dich nie arbeiten, wenn ich komme? Habe ich gesagt, weil sie Gummisohlen an den Schuhen haben. Der hat überhaupt nichts mehr gesagt und ist zum Büro aus. Ja, am nächsten Morgen hat er mich verdwitscht, als ich ein kleines Nickerli gemacht habe. Sapperla, Brösmeli, jetzt schlaf schon eine halbe Stunde während der Arbeitszeit. Habe ich gesagt, ja, aber ich habe vom Geschäft geträumt. Das ist mir gleich. Gehst halt zu Abend ein bisschen früher ins Bett. Habe ich gesagt, ich gehe ja früh, aber ich kann einfach nicht einschlafen. Ja, probier's doch einmal mit Schäfli zählen. Am anderen Morgen bin ich noch viel müder gsi. Hast du denn nicht Schäfli gezählt? Habe ich gesagt, mal, das habe ich gemacht und bin bis auf 60.318 bin ich gekommen. Nachher habe ich alle Schäfli geschoren und habe aus dieser Wolle 52.000 Mäntel gemacht. Ja, jetzt ist aber das Problem auftaucht, woher nehme ich den Stoff fürs Futter für die Mäntel? In dem Büro, wo ich gearbeitet habe, haben sie einen Computer reingestellt. Da habe ich zum Buchhalter gesagt, was ist denn das eigentlich, ein Computer? Da sagt er, weisst Gusti, das ist eine Maschine, die weiss alles, wenn man sie richtig futtert. Da habe ich gesagt, ja, in dem Fall bin ich nie richtig gefüttert worden. Nach einem Monat sind Alpo die Mahnung gekommen von dieser Computerfirma. Nach einem weiteren Monat ist der Besitzer selber gekommen, reklamieren, weil sie den Computer nicht haben wollen zahlen. Da sagt der Chef, ja, zahlen, zahlen. Ihr Vertreter hat uns ausdrücklich versprochen, der Computer sei derart leistungsfähig, dass er sich in kurzer Zeit selber bezahlt macht. Das begreift doch jeder Mensch, dass man, wenn man etwas bestellt, dass man nachher auch muss zahlen, oder? Ja, ich musste letztes Jahr eine Mahnung schicken, weil er nie gezahlt hat. Nach 14 Tagen schreibt er zurück und weil ich gerade allein im Büro war, habe ich den Brief aufgemacht. Sehr geehrte Herren, nun habe ich von Ihnen schon wieder eine Mahnung bekommen. Ich teile aber alle Zahlungen in Gruppen ein. Gruppe 1, ich zahle nach einem Jahr. Gruppe 2, ich zahle nach 5 Jahren. Gruppe 3, ich zahle überhaupt nicht. Und wenn Sie noch einmal so einen unverschämten Brief schreiben, so kommen Sie von Gruppe 2 in Gruppe 3. Wo dann der Chef gekommen ist und den Brief gelesen hat, und da war nicht mehr gut Kniesessen mit ihm. Wegen einem anderen Geschäftsbrief, der schlecht geschrieben war, lässt er die Stenotypistin ins Büro kommen. Fräulein Müller, der Brief, den Sie da geschrieben haben, ist überhaupt nichts wert. Ein Mensch, der sich nicht verständlich machen kann, ist ein Trottel. Haben Sie mich verstanden? Nein. Wissen Sie, was Sie sind? Sie sind ein grosser, weisser Vogel. Und jetzt können Sie gehen. Dann fragt der Prokurist, wieso sagen Sie am Fräulein Müller grosser, weisser Vogel? Dann meint der Chef, wenn ich sage blöde Gans, habe ich Schwierigkeiten mit der Gewerkschaft. Dann kommt der Chef zu mir und sagt, ich hasse im Moment Schampar streng. Wenn jemand nach mir fragt, sagst du einfach, ich sei geistig beschäftigt und darf nicht gestört werden. 10 Minuten später kommt schon der Rest. Habe ich zu einem gesagt, tut mir leid, aber der Chef ist geistig gestört und darf nicht beschäftigt werden. Auf einmal taucht die Frau vom Buchhalter auf. Die ist schnurstracks ins Büro von ihrem Mann rein und verdwitscht ihn gerade mit dem Lehrmeitli auf den Knie. Der hat sich überhaupt nicht irritieren lassen und fängt gerade an zu diktieren. Trotz der schweren Krise, in der sich unsere Firma befindet, ist die Anschaffung eines zweiten Stuhles für mein Büro unumgänglich. Fürs Büro im zweiten Stock haben sie eine Sekretärin gesucht. Sie sich dann einige vorstellen und sagt zum Chef, ich schreibe 300 Silben in der Minute. Da meint der Chef, ja, da kommen Sie für mich gar nicht in Frage, so schnell kann ich gar nicht reden. Aber irgendwie haben sich die zwei dann gleich können einigen. Ein paar Tage später habe ich aber gerade durch eine Türspalt gehört, wo er zu einer sagt, Fräulein Sigrist, können Sie rechnen? Ja, warum? Ja, dann rechnen Sie mal mit heute Abend. Da sagt sie zu einem, ja, mit dem habe ich schon gestern gerechnet. Eine Stenotypistin ist krank geworden und am Sonntag ist sie ihre Bürokollegin besuchen im Spital. Wie geht's dir so? Ja, gesundheitlich geht's wieder ob sie mit mir, aber ich mache mir Sorgen wegen meiner Stelle. Da meint die Kollegin, ja, du musst gar keine Angst haben. Deine Arbeit haben wir schön aufgeteilt. Monika macht am Morgen den Kaffee, Silvia liest mit deinem Pullover fertig, Sani löst deine Kreuzworträtsel und Vreni geht zu Abend mit dem Chef essen. Bei einem Betriebsjubiläum sagt der Direktor zu einem treuen Angestellten: 25 Jahre haben Sie jetzt in unserem Betrieb gearbeitet. Morgen kommen Sie als Anerkennung eine gravierte Golduhr über. Entschuldigung, wie heissen Sie eigentlich? Nach dieser Jubiläumsfeier sammelt der Vizedirektor seine Abteilungsleiter um sich. Meine Herren, ich hasse nichts mehr als die berüchtigten Ja-Sager. Sie müssen auch einmal den Mut haben, zu einer von meinen Anordnungen einmal Nein zu sagen. Da hat er ein bisschen gewartet und sagt, nur sollten Sie dann auch gleichzeitig noch Ihre Kündigung einreichen. Am Nachmittag bin ich zum Chef und habe gesagt, Entschuldigung, dass ich störe, aber draussen steht ein Herr. Da sagt der Chef, ja, ich habe jetzt keine Zeit, bieten Sie mir einen Stuhl an. Habe ich gesagt, ja, das habe ich ja bereits gemacht, aber mit dem ist er nicht zufrieden, er will alle Möbel. Ich bin dann gerade im Büro geblieben, da sagt der Chef, los Brösmeli, du bist jetzt schon ziemlich lang bei uns und hast eigentlich ziemlich alles gelernt. Jetzt machen wir Pleite, dann lernst du das gerade auch noch. Thank you. auf einer Bank, da arbeiten natürlich ein Haufen Beamte, oder? In einem Kaffee habe ich einmal zwei befreundete Bankdirektor belauschen. Weisst, ich mache doch ein bis zweimal im Jahr einen Besuch bei meinen Landfilialen. Als ich die letzte Woche einmal in die Bank reinkomme, ist weit und breit kein Mensch rum. Ich wusste, dass ein Aufenthaltsraum da ist und bin ganz leislich hergeschlichen und wirklich die ganze Belegschaft war am Feiern gewesen. Ich bin in den Schalterraum zurück und habe den Alarm ausgelöst. Es ist überhaupt nichts passiert. Nur 5 Minuten später kommt der Kellner vom Restaurant vis-à-vis mit 3 Flaschen Wein und ein Tablett voll Käsküchli. Meint der Kollege, die haben dir aber schön verdwitscht. Aber sag mal, wie viele Leute arbeiten in deinem Betrieb? Ja, es kommt ganz darauf an, ob ich da bin oder nicht. Aber sag mal, bei dir, wie setzt sich denn eure Betriebsspitze zusammen? Also, zuoberst bin ich als Generaldirektor. Dann der Direktor und dann der Badmeister. Was? Ein Badmeister? Was sucht denn der in einer Bank? Ja, weisst, das ist der, der immer alles ausbaden muss, wenn etwas schief läuft. Ja, so. Ja, aber lass mal, hast du nicht gestern Geburtstag gehabt? Mal das schon. Aber musst mich ja nicht daran erinnern. Den ganzen Tag hat kein Mensch im Büro den gleichen Tag. Am Feierabend kommt die Sekretärin und fragt mich, ob ich zu ihrem Heim die neuen Möbel anschauen will. Sie hat mir die ganze Wohnung gezeigt, bis aufs Schlafzimmer. Das hat noch ein bisschen Zeit, hat sie gemeint. Ich soll jetzt ins Bad raus und mich ein bisschen frisch machen. Ich dachte mir, mal, die geht aber schön ran. Ja, ich habe mich duschen und habe gedacht, das ist ja paradox, wenn ich mich jetzt nach dem Duschen noch mal anlege. Und bin also im Adamskostüm ins Schlafzimmer rein. Jetzt steht dort die ganze Belegschaft und singt Happy Birthday to Aber jetzt musst du noch etwas erzählen, was an einem Schalterbeamten von mir passiert ist. Ja, dann meldet sich doch bei uns am Schalter ein elegant gekleideter junger Mann. Entschuldigung, kann ich bei Ihnen ein Darlehen aufnehmen? Dann sagt der Beamte, ja sicher, wie viel Geld sollten Sie haben? Ja, etwa 10 Franken. Und der Beamte hat ihn ganz blöd angeschaut und gesagt, haben Sie auch Sicherheiten? Jetzt macht er seine Mappen auf und nimmt Obligationen und Pfandbriefe im Wert von 75'000 Franken raus, legt sie dem Schalterbeamten her und sagt, lange das? Ja, sicher lange das. Nach einem Jahr kommt der Herr wieder an den Schalter, legt das Zehnernötchen her und einen Franken für den Zeis und sagt, darf ich echt jetzt meine Sicherheiten wieder haben? Und der Beamte gibt ihm seine Wertpapiere wieder um und sagt, also halten Sie mich nicht für aufdringlich, aber es nimmt mich gleich Wunder, dass Sie mit so viel guten Wertpapier ein Darlehen von 10 Franken aufnehmen müssen. Da lacht er und sagt, ja, das ist doch ganz einfach. Oder wissen Sie einen anderen Ort, wo ich die Papier für 1 Franken Depot ein Jahr lang hätte können aufbewahren? Ja, ich hab gefunden, auf einer Bank zu arbeiten, das wäre sicher auch noch interessant und bei mir vorstellen. Ich musste noch ein bisschen warten und bin dann ein bisschen in der Schalterhalle umeinander spaziert. Ein Kunde hat mit einem Schalterbeamten Streit bekommen. Um was es gegangen ist, habe ich nicht gewusst. Ich habe nur gehört, wo der Kunde zum Beamten sagt, so nehmen Sie doch eine Vernunft an. Da sagt er am Schalter, tut mir leid, ich bin Beamter, ich darf nichts annehmen. Ich habe dann die Stelle bekommen. Und der Direktor sagt zu mir, Brösmeri, heute Nachmittag findet eine wichtige Konferenz statt. Schaust, dass genug zu trinken im Konferenzraum hat. Ja, die Konferenz hat noch nicht angefangen, da bin ich noch mal rein. Und da sind schon ein paar D gekocht, da sagt der Direktor ganz hässig, was ist denn los, ist etwas nicht in Ordnung? Habe ich gesagt, Mama, ich kann nur schauen, ob alle Flaschen da sind. Da kommt die Sekretärin ganz aufgeregt reinspringen und ruft, Herr Direktor, unser Hauptkassier ist verschwunden. Dann sagt der Direktor, um Himmels Willen, kontrollieren Sie sofort den Kassenschrank. Dann sagt sie, ja, dort haben wir schon geschaut, dort ist er auch nicht. Nachher kommt die Putzfrau rein und sagt, Entschuldigung, Herr Direktor, aber dürfte ich nicht einen Schlüssel haben für den Tresorraum? Wieso brauchen Sie einen Schlüssel? Ja, wissen Sie, es ist immer so mühsam, wenn ich zuerst mit einer Büroklammer die Schlösser aufmachen muss. Dann ist die Putzfrau raus und ein Beamter ist reingekommen. Herr Direktor, das Gehalt, das ich überkomme, steht in keinem Verhältnis zu meinen Fähigkeiten. Dann sagt der Direktor, ja, das ist mir schon lang klar, aber man könnte sie doch nicht verhungern lassen. Nein, Sepp, können sie nicht. Nein, das dürfen sie. Mit meinem Gehalt komme ich sowieso nicht weit. So, wie weit kommen sie denn? Ja, nur bis auf die Straße raus, dort steht meine Frau. Am Nachmittag bin ich dann ins Personalrestaurant, einen Kaffee trinken. Am Tisch nebendran sind vier Bürolistinnen gesessen und haben diskutiert miteinander. Mein Chef wird immer zerstreuter. Da fragen die einen, wieso merkst du das? Ja, gestern hat er etwas studiert, sitzt an den Schreibtisch an, nimmt die Schreibmaschine auf die Knie und zieht er ein Farbband raus. Bei meinem Chef ist es noch viel schlimmer. Ja, der ist nicht nur alt, sondern auch noch vergesslich. Ja, wenn der mich auf die Knie nimmt, weiss er auf einmal nicht mehr, warum. Da sagt die eine zu der anderen, du hast auch immer so Angst beim Chef im Büro. Da sagt die, ja, ich habe auch immer Angst, dann höre ich auf und fange an, einen Brief zu diktieren. Ist euch das auch schon aufgefallen? Unser Chef legt sich immer so elegant an. Da sagt die Kollegin, ja, und so schnell. Ja, apropos schnell, er erzählt doch immer, dass im Bundeshaus am längsamsten arbeitet. Da hat sie mal ein kleines Kind gefunden, genau vor der Tür vom Bundesrat Gnägi. Aber beim Vaterschaftsprozess hat sich natürlich seine Unschuld herausgestellt. Er ist wegen drei Gründen freigesprochen worden. Erster Grund: Im Bundeshaus wird nie mit Freude und Liebe geschafft. Und zweitens, sollte das doch einmal der Fall sein, so ist es in 9 Monaten nicht fertig. Und drittens, sollte es doch noch fertig werden, so hat es weder Hände noch Füße. Frau Meier ist in einen Autounfall verwickelt und geht zu einem Rechtsanwalt. Er hat sich den ganzen Unfallhergang rekonstruieren lassen und sagt am Schluss, also ich muss sagen, der Fall ist wirklich kompliziert. Wenn ich will, dass man sie für unschuldig erklärt, ist der Velofahrer, den sie überfahren haben, mit 120 um den Rand gekommen. Und die Katze, die da gestanden ist, war so gross, dass sie ihnen die Sicht verdeckt hat. Ja, die Anwälte hat sie etwa nicht leicht. Wir sind einmal mit dem KV, mit der ganzen Schule, einen Tag lang ins Obergericht, um diesen Verhandlungen ein bisschen beizuwohnen. Beim ersten Fall sagt der Richter zum Angeklagten, sind Sie schon mal bestraft worden? Ja, vor 15 Jahren wegen Baden an verbotener Stelle. Und in der Zwischenzeit, da habe ich nie mehr gebadet. Also, kommen wir zur Sache. Ist das wahr, dass Sie Ihrem Nachbar Posaunen gestohlen haben? Ja, Herr Richter. Und dabei können Sie gar nicht spielen. Ja, denken Sie, Herr Richter, mein Nachbar auch nicht. Doch, er ist wieder ein Mann drangekommen. Neigen Sie zu der Annahme, dass die Klägerin Sie nur im Augenblick höchster Erregung ein blödes Rindvieh genannt hat. Nein, Herr Richter, sie hat mich vorher lange angeschaut. Ja, und auf das aber haben Sie den Stuhl gegen Ihre Frau geschleudert. Ja, das habe ich gemacht. Und? Bereuen Sie die Tat? Tut es Ihnen leid? Ja, ein bisschen leid tut es mir schon. Es war nämlich noch ein neuer Stuhl. Nachher ist ein Mann drangekommen. Der Richter schaut ihn lang an und sagt, haben Sie nicht an Ihren armen Vater gedacht, wo Sie den Einbruch begangen haben? Doch, doch, ich habe schon daran gedacht, aber es war nichts Passendes dabei. Ja, also lassen wir das jetzt. Also noch zu Ihrem Vorstrafenregister. Der sagt ja so ganz, wie Sie wünschen, aber ich will dann nachher nicht, dass Sie mir vorwerfen, ich hätte die Verhandlung unnötig in die Länge gezogen. He? Also gut, gut. Dann erklären Sie uns einmal, wie Sie den Stahltresor knackt haben. Da sagt der Dieb, bin doch nicht blöd, im Zuschauerraum sitzt die ganze Konkurrenz. Wo dann das Urteil verkündet worden ist, sagt er immer wieder, hätte ich doch nur auf meine Mutter gehört. Hätte ich doch nur auf meine Mutter gehört. Da sagt der Richter, ja, Ihre Einsicht kommt ein bisschen spät. Was hat denn Ihre Mutter gesagt? Hau ab, mein Sohn, dort kommen zwei Schucker und ich, Trottel, bin da geblieben. Beim nächsten Fall ist es um Geld gegangen. Angeklagte, was steht in dem Brief, den Sie der Klägerin geschickt haben? Und das sage ich nicht, das ist ein Briefgeheimnis. Und wie viel Geld haben Sie von der Klägerin bekommen? Das sage ich auch nicht, das ist Bankgeheimnis. Gut, dann verurteile ich Sie zu 6 Monaten Gefängnis. Was? 6 Monate? Wieso? Das ist Amtsgeheimnis. Der nächste Angeklagte ist mit verbundenem Kopf vor dem Richter gestanden. Also, jetzt erzählen Sie mal schön der Reihe nach, wie ist das gegangen? Also, hören Sie, Richter, das war so. Ich sitze ganz gemütlich an der Bar, da spickt mir ein Herr einen Zahnstocher ins Gesicht. Ich nehme mein Glas und habe ihm den Whisky ins Gesicht hineingelegt. Da nimmt er eine Bierflasche und haut mir die über den Schädel ab. Ich natürlich nicht faul, nehme einen Stuhlbein und knall ihm das über seine Birne. Der andere nimmt einen Tisch und schwingt ihn gegen mich und auf einmal haben wir die grösste Schlägerei gehabt. Und nachher ist gerade noch mal eine Schlägerei. Drachu. Sie geben also zu, dass Sie den Mann überfallen und eine Brieftasche gestohlen haben? Ja. Und wieso haben Sie ihn dann noch abgeschlagen? Weil die Brieftasche leer war. Aber wegen dem schlägt man doch nicht jemanden einfach zusammen. Das habe ich auch gar nicht gemacht. Der Kläger behauptet aber, dass er von ihnen mehrere schwere Schläge bekommen hat. Das ist natürlich gelogen. Nach dem ersten Schlag war ja der schon bewusstlos. So. Und warum haben Sie bei Ihrer Festnahme einen falschen Namen angegeben? Herr Richter, ich bin so verrückt gsi, dass ich mich selber nicht mehr gekannt habe. Ja gut, also. Aber jetzt können Sie es ja sagen. Wie heissen Sie? Müller ohne Zeka. Wie? Müller ohne Zeka. Ein dummes Zeug. Müller schreibt mir doch ohne Zeka. Das sage ich ja die ganze Zeit. In der Zwischenzeit, bis der Nächste vorgeführt hat, frage mich der Lehrer. Rösmeli, kommst du überhaupt raus, was da vorne passiert? Lehrst du etwas? Habe ich gesagt. Ja, das ist interessant. Also, wollte mal schauen, ob du aufgepasst hast. Welche Strafe steht auf Bigamie? Habe ich gesagt, zwei Schwiegermütter. Der Nächste ist wegen Diebstahl vor dem Richter gestanden. Schämen Sie sich eigentlich nicht, in Ihrem Alter noch einen Fernsehapparat zu stellen? Dann sagt er, Sie müssen schon entschuldigen, Herr Richter, aber als ich jünger war, hat es doch keinen Fernseher gegeben. Ja, aus irgendeinem Grund hat ihn der Anwalt frei bekommen. Der Angeklagte ist freudestrahlend zu seinem Anwalt an und sagt, danke vielmals, den Freispruch haben Sie dann prima hergebracht. Und das Geld kommen Sie ganz sicher über. Und wenn ich die ganze Nacht muss durchkrampfen. Es ist gerade mit dem Diebstahl weitergegangen. Angeklagte, wie kommen Sie überhaupt dazu, das Auto zu stellen? Ja, wissen Sie, Herr Richter, das Auto ist 3 Tage beim Friedhof gestanden, da habe ich gemeint, der Besitzer sei gestorben. Ja, das ist eine faule Ausrede. Wir haben sogar noch einen Zeugen. Bitte schön, Herr Zeuge, kommen Sie daher. Sagen Sie mal, wie hat sich der Angeklagte ausgedrückt? Er hat mir gesagt, er hätte das Auto gestohlen. Hat er dabei in der dritten Person geredet? Nein, wir sind allein gewesen. Nein, Sie versteht mich falsch. Ich meine, ob er gesagt hat, ich habe das Auto gestohlen. Nein, Herr Richter, von Ihnen ist überhaupt nie drin gewesen. Ja, also lassen wir das. Sie können wieder Platz nehmen. Angeklagte, warum brechen Sie dann immer in parkierte Auto ein? Ja, wissen Sie, Herr Richter, für die Fahrenden bin ich zu wenig schnell. Der Dieb ist dann abgeführt worden und der Richter ruft ihm dann an. Gehen Sie jetzt! Hat Sie nicht mehr gesehen! Dann kehrt sich der Verurteilte um und sagt, warum werden Sie versetzt? Der müssen für einen Monat ins Gefängnis. Einmal kommt der Direktor besuchen und sagt zu einem, wissen Sie, was mir aufgefallen ist? Sie haben überhaupt nie Besuch. Haben Sie keine Kollegen oder Verwandte? Dann sagt er, mal, aber die sind alle im Haus. 2 Gefängniswärter haben sich auch unterhalten. Dann sagt der eine zum anderen, hast du es schon gehört? Der Meier aus der Zelle 5 ist die letzte Nacht ausgebrochen. Dann sagt der andere, Gott sei Dank, das Quietschen von dieser Feile hat mich schon lange aufgeregt. Thank you. wenn wir das zu lang da machen, oder? Das ist auch mit Polizeistunde. Und die. Und zu denen bin ich auch mal bewerben. Bei der Polizei? Ja, bei der Polizei bin ich mich bewerben. Und dass ich alles einmal gesehen habe, ich dürfen mit einem Streifenwagen auf Tour. Wir haben den TÜV-Fahrer überholt und der gefahren ist, hat ihn gestoppt, geht zu einem Mann und sagt, Sie haben in der letzten Kurve Ihre Frau vom Sozius verloren. Da sagt der TÜV-Fahrer, was? Wegen dem verschrecken Sie mich so? Ich habe schon gemeint, ich sei zu schnell gefahren. Ein bisschen später haben sie eine Frau angehalten. Was fällt Ihnen eigentlich ein? Mit 70 durch die Stadt? Da sagt die Frau, aber Herr Oberwachtmeister, das ist doch nur der Hut, der mich so alt macht. Weiters vorne haben wir einen Betrunkenen müssen anhalten. Oh, ist er dazu, der sagt, hallo Sie, wissen Sie auch, dass Sie Schlangenlinien fahren? Da sagt er, klar, ich weiss es schon, ich muss doch diesen weissen Mäusen ausweichen. Wir haben dann bei einer Kreuzung zu den Verkehr kontrolliert. Einer ist bei Rot über die Straße hineingerammt, da rief der Polizist, Sie, wenn Sie das noch einmal machen, nehmen wir Ihnen die Schuhe weg. Ja. Ja, der macht das etwa die, oder? 5 Minuten später rennt schon wieder eine bei Rot über. Der Polizist geht zu einem Mann, zückt sein Blöckli und sagt, so, das gibt einen Bus. Wie heissen Sie? Mukalnitsogowitschitski. So, ja. Also gut, für das Mal gibt's noch eine Verwarnung. Weiters vorne haben wir einen Bettler gesehen, der bei einer schönen Villa geläutet hat. Hey, Sie, was gibt's dort oben? Da rief der Bettler zurück. Ich weiss es nicht, ich habe erst geläutet. Wir haben dann den Bettler mitgenommen auf die Hauptwache. Ein Herr kommt ganz aufgeregt und sagt, Sie, Herr Kommissar, ich muss dringend den Fassadenkletterer sprechen. Wissen Sie, der, der gestern bei uns eingebrochen hat? Ja, und warum? Ja, der Kerl ist durchs Schlafzimmer durch von meiner Frau, ohne dass die verwacht ist. Ich muss unbedingt wissen, wie der das gemacht hat. Eine Frau kommt auf den Posten und macht eine Vermissmeldung für ihren Mann. Da fragt der Postenchef, hat Ihr Mann besondere Kennzeichen? Da sagt die Frau, nein, jetzt noch nicht, aber wenn er heimkommt. Nachher kommt gleich nochmal eine Frau. Entschuldigung, dass ich störe, aber ich wollte mich nur erkundigen, ob ich auch einen einklagen kann, wenn er zu mir Rhinoceros sagt. Da sagt der Polizist, ja sicher können Sie das, aber... Wann war das? Ja, vor 3 Jahren. Was? Vor 3 Jahren? Heute kommen Sie Fings. Ja, wissen Sie, ich war gestern zum ersten Mal im Zoo und habe dort ein Rhinoceros gesehen. Nachher läutet das Telefon. Ich konnte über die Anlage mithören. Kommen Sie schnell, da ist ein Elefant auf der Autobahn. Da fragt der Postenchef, was macht er? Ja, etwa 5 Kilometer in der Stunde. Nachher kommt einer ganz aufgeregt reinzuspringen. Sie müssen mir sofort helfen, mein Auto ist gestohlen worden. Ich komme aus dem Kino raus, da sehe ich gerade, wie einer mit meinem Auto abfährt. Ja, können Sie den Mann beschreiben? Nein, Sepp, kann ich nicht, aber ich habe geistesgegenwärtig gehandelt und habe gerade die Autonummern aufgeschrieben. Ein Gloschar ist auch verzeigt worden. Ein Polizist hat das Protokoll geschrieben und dem Gloschar hergelegt. So, gehen Sie da unterschreiben. Da sagt der Gloschar, excuse me, aber ich bin Analphabet. Da wird der Polizist verrückt und sagt, das ist doch mir Wurst, was Sie für eine Religion haben, Sie sollen unterschreiben. Eine Stunde später ist ein riesiger Wirbel losgegangen. Es sind gerade 3 Streifenwagen eingerückt und der Postenchef flucht: Wie hat der Gangster entkommen können? Ich habe doch befohlen, alle Ausgänge zu besetzen. Da meint einer von diesen Polizisten, das haben wir ja gemacht und haben alle Ausgänge besetzt und jetzt ist er durch den Eingang ab. Ja, sofort ist die Pfandung eingeleitet worden. Und von den Hilfspolizisten haben sich auch noch ein paar anerboten zum Suchen. Es ist dann sofort ein Kurier mit der Foti zu den Hilfspolizisten. Ja, auf dieser Foti hat man den Gangster in 10 verschiedenen Maskierungen gesehen. Ja, mit einer Sonnenbrille, mit einem Schnauz, mit Vollbart. Und nach 2 Stunden kommt bereits ein Telex von der Hilfspolizei. 9 der Verbrecher sind bereits verhaftet und dem 10. sind wir auf der Spur. Vom Posten aus haben sie auch einen müssen anrufen. Ja, grüezi, Herr Wittmer, da ist die Polizeihauptwache. Ihre Frau wird schon seit 6 Wochen vermisst. Da sagt der Herr Wittmer, ja, das ist schon möglich, aber nicht von mir. Es nacht um 13:30 läutet das Telefon. Kommen Sie sofort vorbei. Bei meinem Auto sind sämtliche Pedale, Steuerrader und alle Instrumente gestohlen worden. Ja, der Polizist hat sich schon zu Weg machen, da läutet es nochmal. Er sagt, wir müssen jetzt nicht mehr kommen, es ist alles da, ich bin dummerweise hinten eingestiegen. Ja, die sind dann gleich mal schauen, was der macht. Aber in der Zwischenzeit ist der schon mit dem Taxi fort und hat das Auto zum Glück stehen gelassen. Weiters vorne sitzt einer zmitzt auf dem Trottoir und spielt Handorgel. Der Polizist geht zu einem anderen und sagt, Entschuldigung, aber öffentliches Musizieren ist bei uns verboten. Ja, sie, aber mir macht das Spass. Geht mich nicht an. Und wenn Sie nicht aufhören, müssen Sie mich begleiten. Da sagt der Musiker, oh ja, was singen Sie? Nach 10 Minuten sind wir schon wieder auf einen Betrunkenen gestossen. Der ist mit einem Bein auf der Straße und mit dem anderen auf dem Trottoir gelaufen. Unser Fahrer steigt aus und sagt zu einem, wieso laufen Sie auch so komisch? Sie sind ja besoffen. Da schaut ihn der andere ganz gross an und sagt, was? Besoffen? Oh Gott sei Dank, ich habe schon gemerkt, ich sehe ein Krüppeli. Wenn Sie schon gerade da sind, können Sie mir sagen, wo ich da bin? Ja, Sie stehen genau an der Kreuzung Badenerstrasse, Silfeldstrasse. Ja, ich will kein Detail, ich meine in welcher Stadt. Sie sind in Zürich. Und jetzt machen Sie, dass Sie heimkommen. Da sagt der Betrunkene, nein, ich muss nicht heim. Nach dem, was ich in der Schule gelernt habe, kann ich da stehen bleiben. So, ja, was haben Sie denn in der Schule gelernt? Ich habe in der Schule gelernt, dass sich der da drüllt. Und jetzt warte ich dazu, bis meine Haustüre für mich kommt. Ja, wir haben dann den Mann in ein Taxi verladen und sind weitergefahren. Auf der Münsterbrücke liegt einer zwitzt am Boden. Weit und breit war kein Taxi rum. Da sagt der Polizist, kommen Sie, wir bringen Sie heim. Da sagt, oh, thank you very much. Ja, ist schon recht. Wo wohnen Sie? 5th Avenue, New York. Thank you.